Jetzt wissen wir also, dass Fraser recht hat. Wir alle sind fähig, einen Mord zu begehen. Aber das kann doch nicht sein. Wir können doch nicht alle wahnsinnig sein. Doch, sagte Fraser. Ich wusste schon seit langem, dass jeder hier ein potenzieller Mörder ist. Es gab zu viel Autismus und einen ausgeprägten Mangel an positivem Affekt. Er deutete auf Mary. Habt ihr gehört, wie sie den Mord an Susie abtut? Als hätte sie lediglich ein lästiges Insekt erschlagen. Dann sah er Bubble an. Und sein Mord an Tall Chief. Ein Mann, den er überhaupt nicht kannte. Nur für den Fall, für den theoretischen Fall, dass er irgendeine behördliche Autorität vertritt. Einen Augenblick lang schwiegen sie alle. Dann bemerkte Bubble: Aber was mir unverständlich ist, wer hat Mrs. Rockingham getötet? Diese wunderbare Frau, die nie etwas Böses getan hat. Vielleicht hat sie ja überhaupt niemand getötet, erwiderte Morley. Sie war krank. Vielleicht haben sie abgeholt, so wie sie mich abgeholt haben, damit sie überlebt. Das war auch der Grund, den sie mir mitteilten. Sie sagten, Bubble hätte meine Wunde nicht ausreichend versorgt und dass ich daran sterben würde. Glauben Sie das? Fragte Thug. Ich weiß es nicht. Es könnte stimmen. Schließlich hätten sie mich ja auch gleich hier erschießen können, wenn sie mich nur hätten töten wollen, so wie Belsnor. Morley dachte, ist Belsnor der Einzige, den sie getötet haben? Geht der Rest auf unser Konto? Das würde jedenfalls Frasers Theorie bestätigen. Und vielleicht hatten sie ja gar nicht die Absicht, Belsnor zu töten. Vielleicht waren sie in Eile und dachten, ihre Ergstrahler seien auf Betäubung angestellt. Wer weiß, vielleicht haben sie ja in Wahrheit Angst vor uns. Ich glaube, unterbrach Mary seine Gedanken, sie haben versucht, sich so wenig wie möglich einzumischen. Immerhin war das ja ein Experiment. Und sie wollten sehen, wie es verlief. Und als sie sahen, wie es verlief, schickten sie Russell her und töteten Belsnor. Vielleicht hielten sie es für richtig, Belsnor zu töten. Er hatte Tony umgebracht. Sogar wir sehen wohl ein, dass das, sie suchte nach dem richtigen Wort, unnötig war, ergänzte Fraser. Ja, dass es sinnlos war. Er hätte dem Jungen das Schwert einfach wegnehmen können. Sanft legte Mary eine Hand auf die verletzte Schulter ihres Mannes. Darum wollten sie Seth retten. Er hatte niemanden getötet, er war unschuldig. Und Sie, sie sah Thug hasserfüllt an, Sie wären fähig gewesen, ihn umzubringen, hilflos wie er war. Thug machte eine wegwerfende Handbewegung. Auch Mrs. Rockingham, fuhr Mary fort, hatte niemanden getötet. Also retteten sie sie ebenfalls. Wenn ein Experiment derart scheitert, ist es doch nur verständlich, dass... Alles, was Sie sagen, unterbrach sie Fraser, beweist nur, dass ich recht habe. Er lächelte kühl, als wäre er persönlich nicht betroffen, als stünde er über den Ereignissen. Aber das kann nicht sein, sagte Morley. Sie hätten die Morde doch nicht einfach so weitergehen lassen. Nein, sie haben nichts davon gewusst. Zumindest nicht, bis sie Russell herschickten. Erst von diesem Zeitpunkt an waren sie über alles informiert. Vielleicht hat ihr Überwachungssystem ja nicht richtig funktioniert, warf Bubble ein. Wenn sie sich auf diese kleinen künstlichen Insekten verlassen mussten, die da überall rumkriechen. Nein, ich bin sicher, sie haben mehr als das. Morley wandte sich seiner Frau zu. Schau mal, was du in Russells Taschen findest. Ja. Mary griff in die Jacke des Toten und zog eine Brieftasche hervor. Lassen Sie mich mal sehen, sagte Bubble. Er nahm die Brieftasche und öffnete sie. Hier seine Identifikationskarte. Ned W. Russell. Wohnsitz Sirius 3. Alter 29. Haare braun. Augen braun. Größe 1,81. Berechtigt, Raumfahrzeuge der B- und C-Klasse zu fliegen. Er stöberte in einem Seitenfach. Er ist verheiratet. Jedenfalls ist hier ein 3D-Foto einer jungen Frau. Und hier Bilder von einem Baby. Bedrücktes Schweigen breitete sich aus. Nichts, was uns irgendwie weiterhilft, sagte Bubble nach einer Weile. Er bückte sich und rollte Russells Hemdsärmel hoch. Seine Uhr, eine Omega-Automatik. Er hatte Geschmack. Aber was ist das? Hier auf der Innenseite seines Unterarms. Eine Tätowierung. Seltsam. Genau die gleiche habe ich auch. An der gleichen Stelle. Er zeichnete die Buchstaben auf Russells Arm mit dem Finger nach. Persus 9. Dann rollte er seinen eigenen Hemdsärmel hoch. Und tatsächlich, Da war die gleiche Tätowierung an seinem Arm. »Ich hab dieselbe, allerdings am Fuß«, sagte Morley und dachte. »Wirklich seltsam. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr an die Tätowierung gedacht.« »Wie sind Sie dazu gekommen?«, fragte Bubble. »Ich jedenfalls habe keine Ahnung, woher meine stammt. Es ist zu lange her, und ich kann mich auch nicht erinnern, was sie bedeutet, wenn ich es überhaupt je wusste. Sieht mir irgendwie nach einer militärischen Kennung aus. Persus 9 könnte ein Außenposten sein.« Morley sah die anderen der Reihe nach an. Nach ihrem Gesichtsausdruck zu schließen, schien ihnen allen etwas Beunruhigendes eingefallen zu sein. »Wir haben alle diese Tätowierungen, nicht wahr?«, sagte Bubble. Niemand erwiderte etwas. »Kann sich jemand erinnern, woher er sie hat?«, fragte Morley in die Runde. »Oder was sie bedeutet?« »Ich habe meine, seit ich ein Baby war«, erklärte Fraser. »Sie war nie ein Baby«, entgegnete Morley. Mary sah ihren Mann fragend an. »Was soll das heißen?« »Ich meine, dass ich ihn mir einfach nicht als Baby vorstellen kann.« Dann, nach einer Weile, sagte er, »Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir die Bedeutung dieser Tätowierung eindeutig klären, um herauszufinden, wer wir wirklich sind und welchen Zweck diese Kolonie hat. Irgendwelche Ideen?« »Okay«, Morley nickte. Er glaubte jedoch nicht, dass diese Auskunft im Informationsspeicher des Schiffes enthalten sein würde. Unter Faxanleitung hoben sie ihn hoch und trugen ihn zum Schweber.